Appetit schon am Morgen. Weg sind Kummer und Sorgen. Klemmen ist für mich erste Bürgerpflicht. Ohne Appetit geht's nicht. Appetit, das heißt frisch sein, kerngesund wie ein Fisch sein. So ein Meer vom Bier, ja, das lob ich mir. Hast du Appetit, nimm's dir. Feine Braten für... Überall hörte man es schreien, wer Appetit hat, hat Schwein. Nur wer gut ist, der sieht ein, Essen und Trinken muss sein. Hast du Appetit, hau rein, dann wird dir auch nicht flau sein. Lass den Magen nie hängen bis zum Knie, warum willst du nicht schlau sein? Dünne Schlemmer und Dicke, denke nicht an Herrn Knicke. Trink zum Gänseklein, niemals Gänsewein, sowas muss ja nun nicht sein. Puffy? Man kann alles essen, solange man davon keine Bauchschmerzen kriegt. Über Bier sprechen. Über Bier willst du sprechen? Ja, jetzt haben wir so viel über Andreas gesprochen. Ne? Müssen wir mal über Bier sprechen. Das Bier entscheidet. Ja, Prost erstmal. Prost. Schön, dass nee, warte nochmal. So, was mache ich hier richtig? Warte nochmal. Das ist wunderbar. Fass mal weit unten an. So, komm mal so. So. Sind die besten Gläser zum Anstoßen. Ja. Perfekt. Das geht ja schon mal gut los. Prost. Ui, ja. Naja. Ja, aber es ist nicht so herb wie Andreas, würde ich mal sagen. Nicht so herb wie Andreas. Nee, es ist mehr so. Aber frisch geschenkt. Frisch eingeschenkt, ja. Eingeschenkt, genau. Es ist schankig. Es ist schankig, dieses Schankbier. Es ist eigentlich ja, nicht so urdeutsch, würde ich sagen. Anders als meine erste Andreas-Erinnerung, die ich so habe. Die war urdeutsch? Die war, ja, wenn man im Ausland nach typisch deutschen Dingen gefragt wird, da heißt ja immer hier Weißwurst und Brezen und Bier, ne? Ja. Da gehört natürlich die Lederhose dazu, meiner Meinung nach. Sauerkraut vielleicht noch. Sauerkraut, ja. Ich weiß nicht, ob er das gekriegt hat, aber... Das Erste, was ich überschatte nach jahrelangem Zusammenleben mit Andreas oder auch den Dingen, die man so erlebt mit Andreas, woran ich mich erinnern kann, wir waren ja zusammen schon in der Kita, im evangelischen Kindergarten in Stendal. Echt? Okay. Stell dir vor. Vielleicht zum ersten Mal. Wirklich? Nein. Ach, du bist ja ein Aufschneider. Ich hab's dir geglaubt jetzt, für 5 Sekunden. Ja, jedenfalls... Ganz komische Erinnerung. Ich glaube, dass sie auch nicht stimmt. Deswegen Disclaimer, alles erfunden und erlogen und so. Andreas steht sozusagen in der Tür. Oben, da war so ein Dachboden ähnliches Ding, wo wir Vorschule hatten oder so. Okay. Kommt er so rein, hat eine wunderschöne Lederhose an, wie eigentlich in der DDR, glaube ich, jeder so eine Lederhose hatte. So eine braune? Ich hatte eine grüne. Hattest du eine braune? Hattest eine grüne? Ich hatte wahrscheinlich Elite. Ich hatte, glaube ich, so eine braune gehabt, ja. Na, die hatte irgendwann meine Altfigur, die ich zum 5. Geburtstag bekommen habe. Mhm. Die genauso haarig ist, damals so haarig war, wie ich jetzt bin. Okay. Die hatte die dann immer an. Jedenfalls stand Andreas da mit seinem, in der Lederhose. Ja. Also, ich weiß nicht, ob er eine hatte. Ohne alles, nur mit Lederhose. Er hatte auch wahrscheinlich andere Dinge an und er hatte eine Frisur kurz geschoren, wie so halt typisch damals mit, so war. Mit Brille auch schon? Nee, ich glaube nicht. Also Brille hat er nicht auf. Hat er noch keine? Zumindest nicht in meiner Erinnerung. Ah. Wahrscheinlich hat er auch noch keine aufgehabt. Ah. Ja. Meistens also geht es ja auch erst später los, in der Grundschule oder so. Ne? Nee, auf dem Kita-Abschiedsfest, auf dem Foto hat er auch keine Brille. Mhm. Also stimmt. Denke ich mal, dass er da auch keine hatte. Jedenfalls stand er da an der Tür. Vielleicht Kontaktlinsen. Und frug dann die Schwester Hannelore, hieß er. Und die andere habe ich vergessen. Wahrscheinlich Erika. Schwester Erika und Schwester Annelore. Ich habe jetzt schon ein richtig gutes Bild davon im Kopf. Ja, ne? Wie er dann da steht. Die standen dann wahrscheinlich mit ihrem Prügel-Schlagstock. Ja. Standen so in der Vorschule. Und Andreas, in Ordnung. Andreas fragt, ob noch was zu essen da ist. Ich weiß auch nicht. Das hat er gefragt, okay. Na, in meiner Erinnerung hat er das gefragt. Wahrscheinlich hat er das auch öfter mal gefragt. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das so war. Ja, das ist schwierig, sich Andreas anders als hungrig vorzustellen. Meistens. Ja. Ja, oder sagen wir mal gierig auf ein Lebensmittel, das er besonders lecker findet. Aber so. Er hat ja nichts weggegessen in der Kita, oder? Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, mehr ist es nicht. Es ist der Andreas, der da steht und nach Essen fragt. Das war deine einzige erste Erinnerung. Es gibt nur eine erste Erinnerung. Es gibt noch die Erinnerung in Jena, weil die haben wir schon abgehakt. Ja. Und das war ja dann auch 15 Jahre später, oder wie lange das her? Nee, okay. wollen wir jetzt rechnen und uns richtig blamieren? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Komm, nehmen wir mal an, der war da so 4 oder 5. Vorschule macht man so mit 5. Ja. Und angefangen zu studieren hat man so mit 20, 21. Brauchst du ja nicht lange rechnen. War das so damals noch 16 Jahre? Und jetzt ist schon, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Nee, jetzt brauchen wir es nicht. Das brauchen wir nicht mehr, das kann er selber machen. Andreas, wenn du das hören solltest, rechne das mal aus. Jedenfalls kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass er da so stand und nach Essen verlangte. Vielleicht steht er öfter mal da, das muss Maria wissen, ob er jetzt immer noch da steht und nach Essen verlangt. In Lederhosen? Wenn das ihr Fetisch ist, vielleicht auch in Lederhosen, okay. Das weiß man ja nicht. Man muss ja auch mal so Dinge ausprobieren. In einer Ehe muss man auch mal neue Dinge ausprobieren. Das ist richtig. Zum Beispiel drittes Kind. Ne? Ja, der Raum dafür ist da. Ach, Raum, ja. Du musst auch nicht nach Osten arbeiten. Noch ist Raum da. Genau. Dürfen nur nicht mehr werden. Naja, wenn er dann auch einen ganzen Kindergarten zu Hause hat. Er hat ja zumindest noch den Riesengarten. Den kann man ja noch irgendwie einzäunen, die Kinder so frei spielen lassen. Und wenn sie von mir wären, könnte man sie sogar scheren. Aber sie sind ja nicht von mir, sie sind nicht von Andreas. Ja, scheren. Okay. Dann könnte man so echtes Kevin Haar draus machen. So ein echter, schöner Kevin Pullover. Ja, okay. Und dazu die passende Lederhose. Aus Kevin Haar. Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, also sind ja aus Leder. Ich würde jetzt mein Kind nicht abziehen. Also die Haut abziehen, meinst du? Ja, ja. Ja, sonst schon. Nee. Abziehen schon. Anderen Kindern würdest du es wahrscheinlich schon machen. Nee, aber ich würde denen auch nur das Geld abziehen. Achso, das Geld klar. Abziehen, ja. Aber nicht die Haut. Ja. Also es gibt Grenzen. Ne? Es gibt Grenzen. Ja. Jetzt nicht mehr so viele in Deutschland zumindest, in der Deutsch. Aber damals, als wir im Kindergarten waren, gab es die noch, die Grenze. Das stimmt, nee. Mittlerweile wird auch WhatsApp abgehört und abgelesen. Achso, du meinst open for everything. Ja. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist nur für mich lustig. Es tut mir leid. Da müsst ihr jetzt mit leben. Was ist jetzt lustig? Ich weiß nicht, was mir gerade im Kopf rumspielt. Also, das willst du hier an. Nee, das sollen wir vielleicht nach der Kinder abziehen, jetzt nicht mehr. Ach so. Abziehen, durchziehen. Lieber nochmal von dem über das nette Bier sprechen. Das Bier entscheidet. Ja, dann trinken wir noch einen Schluck da drauf und. Natürlich. Wir haben jetzt natürlich kein bayerisches Bier zur Lederhose, aber... Ich habe auch keine Lederhose mehr, aber ich hatte sie sehr lange. Vielleicht ist sie sogar noch bei meinen Eltern. Ich weiß auch gar nicht, was mit meinen Lederhosen passiert ist. Es gab auch noch Hosenträger, glaube ich, dazu. Ja, ja, die hatten immer so... Hosen. Mhm. Die waren da sowieso schon dran, standardmäßig. Waren die da schon mal? Ich hatte so ein Herz vorne. Ja, ein Herz? Also ich weiß das so gut, weil halt, wie gesagt, mein Alf diese Hose anhatte. Ah ja. Und ich habe den ja mit mir rumgeschleppt, sozusagen. Ja. Erst den, also Ära Alf, dann N64, dann Ära Andreas. Das war so ein großer Alf, ja, den man so hinsetzen konnte. Genau, der war so groß wie ich. Lars hat auch so einen gehabt, aber ohne Lederhose. Ja klar, den gab es ja nicht mit Lederhose, den gab es ja nackig. Nee, das ist richtig. Und nackig sollte der nicht rumrennen bei mir. Da warst du nicht dafür. Nee. Der hat mich dann immer so sehr an mich selbst erinnert, mit den vielen Haaren. Ach so. Brauchte ich nicht, konnte ich in den Spiegel gucken und so. Nö. Zu Hause. Ja, das hast du vollkommen richtig gemacht. Ne? Da muss man schon einschreiten, wenn Not am Alf ist. Not am Alf. Genau. Man sollte seinen Alf auch nicht frei laufen lassen. Na, schon gar nicht nackig. Ja, vor allem nie nackig. Andreas, merkt ihr das, wenn du irgendwann mal das Bedürfnis hast, wieder die Hose zu öffnen und dich Fremden zuzuwenden und Fotos von denen zu machen? Nein, Andreas. Ja, nein. Ja, nein. Aus. Aus, Andreas. Aus. Bleib ruhig, ne? Ja. Okay. Also es ist eine schöne Erinnerung, die du hattest. Ich glaube, wie gesagt, leider ist es eine falsche Erinnerung, aber sie wärmt mir das Herz, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil sie mich an so viel erinnert, ne? Ja. An den Mangel im Osten. Ja, mit Essensmarken kann man sich wieder. Ja, aber mit 5 ist die Mauer ja eigentlich auch gefallen. Also wenn er so 5 war, hätte das ja Vielleicht hat er da auch im Kopf, sind die Mauern gefallen, jetzt gibt's Essen. Ne? Ich habe es irgendwie so mitgekriegt und wollte gleich eine Banane. Das weiß ich nicht. Ja. Instant Bananenhunger. Das kennt man ja. So. Also bei mir war die Mauer ja mit 6 gefallen. Also ich war eigentlich dann pünktlich mit Mauerfall, dann fertig mit der Kita und dann ging es in die Schule. So hatte ich das. Ne? Weiß ich nicht. 89 ist die gefallen. Ja. Aber erst so zum Oktober. Also am ja. Irgendwie 3. oder sowas. Offiziell. Ja. Vorher haben sie immer so kleine Löcher reingemacht. Und im Oktober bin ich nicht eingeschult. Ich bin ja 84 geboren. Am ja. 19. Also bin ich dann erst 5 geworden sogar. Da haben meine Eltern dann geheiratet. Ich zur Feier. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall wurde ich 90 eingeschult. Dann. Ja, das kommt ja. Wir sind ja wahrscheinlich gleichzeitig eingeschult, oder nicht? Oder nicht nee. Gleichzeitig, ne. Müssten ja. Ich bin ja eher eingeschult worden, möchte ich sagen. Also ich wurde zumindest mit 7 eingeschult, wisst ihr nicht, wie es bei dir war. Ne, ich bin mit 6 eingeschult. Mit 6. Passt schon. Ja. Ja, du hast so ein bisschen. Du hast doch hier. Ich hatte doch irgendwie so verkürztes Abi oder so. 12K oder wie sich das nennt. Ja. 12 Business K. Das wollte Andreas ja nicht machen, deswegen ist er zu uns gekommen. Ja, das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, weil er sonst nicht auf Mario getroffen wäre. Ja. Ja. Was wäre das dann für ein trauriges Leben gewesen? Ja, das mit stimmt. Mir in Jena allein 50 Jahre lang gefühlt. Da kannst du mal sehen. Da hätte er viel öfter dann nach Hause fahren müssen zu seinen Eltern, um da zu essen. Das war Schicksal. Das muss man ja mal so sagen. Wir hatten ja immer einen Kühlschrank. Haben wir zusammengefüllt, meist. Ja. Ja. Ja, kenne ich ja von den anderen Babys nicht. Nee, kannte ich auch nicht. Den haben wir zusammengefüllt. Einen größten Teil zusammen gegessen. Naja, komm. Also wir haben ein Drittel bekommen. Und wo der Rest geblieben ist, das kann ich dir jetzt auch nicht so sagen. Ja, das hat man manchmal auch gar nicht so mitbekommen, ne? Ja, da war nachts, also hast du sozusagen eingekauft und am nächsten Morgen war die Tür offen im Kühlschrank. Nein. Man hat dann so die Spuren gesehen, die dann sich schon eingewetzt hatten in dem Fußboden, wo Andreas halt immer seine Runde zum Kühlschrank zog. Nein. Ja, meistens, wir haben ja zusammen gegessen, das ist ja klar. Wir hatten ja wirklich eine Esskultur. Ja, wir haben ja immer zusammen... Wir hatten eine Esskultur, ist richtig. Nein, zumindest haben wir zusammen gegessen. Das, ja. Nicht jede WG tut das. Also nicht jede WG kommt zusammen das Essen ein und nicht jede WG... Ist das auch zusammen? Das war also schon sehr sozial von uns so. Also wir haben das Solidaritätsprinzip gelebt. Wahrscheinlich wegen den DDR-Wurzeln. Ja, ja. Das kann möglich sein. Aber natürlich kommen wir nie an gegen volle Kühlschränke bei den Erzeugern sozusagen. Das ist klar. Kann man sich auch mal drüber wundern, warum, wenn man so nach Hause fährt, der Kühlschrank so voll ist, wenn alle Kinder zu Hause sind. Ja, das stimmt. Das hat Andreas mal erzählt, ne? Er hat sich drüber gewundert. Er hat unseren Kühlschrank mit den seiner Eltern verglichen. Da kann unser nur den kürzeren ziehen im Grunde. Erstens steht der immer noch bei mir, der Kühlschrank. Ach ja, stimmt, du hast noch den Kühlschrank. Aber ich habe ihn zwischendurch auch mal geputzt. Also, oh, super. Ich will ja schon immer irgendwann, also das ist eine Anschaffung, die ich mir irgendwann mal gönne, einen Kühlschrank, einen neuen. Mal einen neuen. Was, und dieses Kultobjekt willst du dann auf den Müll hauen? Weiß ich nicht, müsstest du den haben? Ich kann ihn ja Andreas ins Haus bringen. Na, ich habe ja mittlerweile einen neuen Kühlschrank. Ja, aber ich brauchte ja einen zwangsläufig, weil der war ja dann weg. Ja, ich brauchte auch einen. Der Mario. Ja, ist richtig. Also, so ist ich kann ja nichts dafür. Mit dem Brauchen und Nehmen. Ja, man nimmt meistens das, was einem gehört. Manchmal nimmt man auch das, was die anderen nicht schnell genug gegessen haben. Achso, ja, das stimmt. Ja. Naja, Zeit genug war ja da vielleicht, ne? Aus anderer Sicht. Zum Essen meinst du? Zum Essen. Oder zum Essen verstecken. Zum Verdauen vielleicht nicht, aber zum Essen ist Zeit gewesen. Ja, man hätte schlingen können. Aber man muss auch schnell, also wenn man das jetzt schnell gegessen hätte, hätte man sich auch die Frage erspart, nach dem darf ich mal kosten, dem Andreas, der sofort die Tat folgen lässt immer. Ja, das ja. Hingreifens oder ja, manchmal, der Gabel manchmal hat er auch erst hingegriffen und dann erst gefragt. Ach, das wüsste ich nicht. Ich hätte es jetzt als höflicher Erinnerung. Ja, nee. Dass er erst gefragt hat, dann die Gabel in deine Hand gestochen und dann das genommen, was er wollte. Er hat schon meistens gefragt. So war das nicht, aber... Ja, wir haben es ja zumindest meistens zusammen gekauft. Ja. Ich weiß gar nicht, bezahlt haben wir doch auch immer zusammen. Also, habe ich nicht bezahlt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe bezahlt und dann abgerechnet. Ach ja, ja, genau. Weil abrechnen tue ich gerne. Weil du hast die Miete bezahlt? Nee, Andreas hat die Miete bezahlt. Ach, stimmt, ja. Da haben wir dann teilweise immer noch was abgerechnet und drauf und... Ja, das stimmt. Aber... Das Essen habe ich bezahlt. Das hast du bezahlt, ja. Irgendwie haben wir das so aufgeteilt, das stimmt. Ja, ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht, manchmal habt ihr auch so die Angewohnheit gehabt, so billig gegen teuer zu testen. Hab ich das subventioniert oder habt ihr das dann meistens selber gekauft? Ich weiß auch nicht mehr, wie das war. Also, meinst du, wir hatten da die Hertha-Wurst gegen die K-Klassik? Die Hertha gegen die härtere Wurst. Fleischwurst getestet. Hertha? Hertha? Gibt's die noch? Ja, Hertha gibt's immer noch, ja. Das sagt mir, ich gucke ja nie nach Marken. Ich kaufe immer das, ach so, ne, was da ist. Siehst du, so, da hättest du mal auch mal vergleichen müssen. So Formfleisch. Teuer gegen billig. Ich weiß nur noch, wir hatten mal diesen Kaffeelikör, ne? Den ja, hier Kalua. Kalua gegen lauterer Luft. Das klingt der schon bloß lecker. Die Hälfte vom Kalua gekostet hat. Und hat aber auch nur die Hälfte so gut geschmeckt, oder? Ne, es ist Ansichtssache. Der war halt nicht ganz so süß. Und also die Kaffeenote kam trotzdem raus, aber war halt nicht ganz so, wie man es kannte halt von Kalua, ne? Gerade beim White Russian, den wir ja öfters mal getrunken haben. Zu Anlässen? Zu bestimmten Anlässen oder mal zum Filmabend, je nachdem. Aber ja, es ging schon. Ne? Also auch mit dem Billigzeug. Mittlerweile haben sie es ja leider überhaupt nicht mehr im Kaufland. Da kriegt man nur noch irgendeinen Schund. Was, du kriegst keine Kalua mehr? Na, Kalua ja, aber du kriegst halt diese ganzen Billigsachen wie lauter Luft nicht mehr. Die haben sie ausgenommen. Da gibt es nur noch so einen italienischen, der aber eigentlich eher nach Anis schmeckt und nicht nach Kaffee. Aber der heißt trotzdem Kaffeelikör. Ja, irgendwas mit Kaffee steht drauf. Der ist auch direkt neben Kalua. Also es ist eigentlich eine Frechheit, aber... Ja, meinst du, wenn man sich vergreift und so nicht hinguckt, dann hat man plötzlich das Zeug. Ja. Man hat wahrscheinlich auch eine ganz andere Flasche und so. Man das Falsche. Ja, das ist blöd. Das kenne ich. Ich greife auch immer falsch. Lauterer Luft. Lauterer Luft war das. Wo kommt denn der her? Das klingt irgendwie nach Sachsen. Ja, war glaube ich auch Sachsen irgendwie. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber das kann schon. Ich merke schon, wie sich das Ostthema hier so durchschlägt. Das ist interessant. Na klar. Ein Kalua kommt ja aus der Massenfabrik. Ja, original glaube ich Mexiko. Mexiko. Theoretisch ist da ja immer so ein Siegel noch mit drauf, wo imported draufsteht. Ja. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, draufdrucken können sie ja meistens, was sie wollen. Ne? So, was jetzt drin ist, weiß man ja immer nicht so genau. Da wir ja sehr sparfüchsig drauf waren, hatten wir dann sowieso eigentlich uns mit dem Schicksal der Billigmarke hingegeben. Oh, ja. Der Billigmarke hingegeben, ja, kenne ich genau. Und dann platzt das Kondom. Als Student hat man ja keine Kohle gehabt. Da kann man das Kondom auch mal auswaschen. Ja, das... Vielleicht. Das stimmt, das hatten wir ja auch schon mal, das Thema. Ne? Kondome. Geplatzt, du meinst? Geplatzt. Ja, da braucht man halt die Pille dazwischen. Oder danach. Man weiß es halt nicht. Auf jeden Fall ist es stressig. Wenn die Pille platzt. Ja. Oder auch andere Dinge. Wenn das Kondom sich auflöst. Dann hast du vielleicht doch das Falsche gekauft. Ja. Das war dann doch zu billig. Da lohnt sich vielleicht Qualitätsvergleich noch eben, mehr. Eben. Aber wenn du schon sagst, es ist beim Kaffeelikör nicht so... Also es gab einen Unterschied, aber du meinst, man hätte sich dran gewöhnen können. Also wie bei Nutella zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag Nutella frisst, also jeden Tag so, und dann plötzlich irgendwie denkt, oh, Nusspli, hat der, und das schmeckt dann halt anders und schmeckt nicht so, wie man es erwartet, und deswegen schmeckt es einem nicht. Mhm. Ja. Vielleicht sind wir schon gebrandet auf Kalua gewesen. Wir hätten vielleicht mit dem lauterer Luft anfangen müssen. Ja, vielleicht, aber... Wir hätten vielleicht einen Trend angestoßen. Ich weiß nicht, wir hatten auch gar nicht so viele Flaschen damals Kalua. So ein bisschen, wir haben uns das, glaube ich, ein, zwei Mal geholt und dann sind wir schon zu lauterer Luft übergegangen. Und halt seitdem war das dann bei uns im Regal sozusagen. Ja, das Interessante an so Kaffeelikör ist, wenn man den jetzt nicht trinkt oder so Cremezeugs, ewig nicht trinkt, dann diffundiert der Rest Flüssigkeit auch noch raus und dann kann man den nicht mehr trinken, weil er dann so fest ist. Dann kannst du nur so, kannst theoretisch das Glas kaputt hauen und den löffeln. Was ich nicht empfehlen würde, weil es nicht schmeckt. Mensch. Nicht, dass ich das schon mal ausprobiert hätte. Ach so, okay. Verzweifelt, wie ich bin. Klein jetzt wie eigene Erfahrung. Nee, okay. Ist natürlich keine eigene Erfahrung. Ach so. Ich denke mir das alles immer nur aus, was ich erzähle. Mhm. Über Dinge. Das ist so. So wie die Erinnerung an Andreas. In meinem Kopf macht es Sinn. Ja, ja. Das ist ja auch die Hauptsache, dass es in deinem Kopf Sinn macht, ne? Wenn es natürlich für die anderen auch noch Sinn macht, dann ist es natürlich vorteilhaft. Aber ja, das passt halt ganz gut. Meistens. Naja, das ist halt so. Ne? Was mir nicht ausgedacht ist, dass der Einkaufscall immer erst 21.55 Uhr gefühlt kam. Oft. Kurz vor Schließung des Kauflands. Kurz vor Schließung. Genau, wo sie die Feuertore runterlassen. Und wenn du noch drin bist, hast du halt mal einen Stemmertag. Ja, die haben auch immer pünktlich 10 Minuten oder 15 Minuten schon vorher dann niemanden mehr reingelassen. Ne? Dann waren ja diese Schiebe Absperrteile vorne an der Info dann zu. Die sind dann runter. Aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich nicht mehr das WG-Leben genieße, habe ich die Durchsagen auch nie wieder gehört. Ja. Wahrscheinlich. Das stimmt, ich auch. Also ich war schon lange nicht mehr so spät einkaufen im Kaufland. Vielleicht kam ja immer noch dieses Kaufland-Lied, beziehungsweise kam dann hier Pferd an der Uhr gedreht, kam dann mal. Genau. Läuft ja noch, ich höre immer Musik jetzt. Ne? Ich weiß es nicht, dabei. Ich habe es doch ewig auch nicht mehr gehört, keine Ahnung. Naja, es lief ja nicht nur abends, also es lief ja nicht nur zur Schließung. Lief auch mal am Tag. Ja, schon. Also ich habe es auch, also ich weiß, dass Maria Schubert die CD geschenkt bekommen hat zum Weihnachtsfest oder so. Hm, und ich glaube, ich hatte sie mal hier. Dafür haben sie das Weihnachtsgeld gestrichen. Jeder kriegt eine geil eingesungene CD für 50 Cent. Naja, das Produzieren kostet ja auch einiges, ne? Von so einem guten Song. Ja, die haben ja sogar angeblich gecastet innerhalb der Kaufland-Familie. Ja, ja. Das war aber irgendwie eine Praktikantin oder eine Verkäuferin, also die dann gesungen hat. Und der Chor war auch. Hat mir das auch mal erzählt, ja. Das hat Maria Schubert erzählt. Ja, richtig. Maria S. Schwester ist. Ne? Die hat das, die wusste das. Ja. Na, auf jeden Fall spät einkaufen, das war immer so ein Thema. Wir sind da ja auch mal dann durchgehuscht und dann haben wir irgendwie die Milch vergessen. Die Milch? Die Milch? Ist noch Milch da. Und da ist Andreas dann nochmal zurück. Ey, ich will noch Milch haben. Aber der nette, die hatten da ja immer so einen Schlägertrupp dann. Der nette Schlägertrupp. Der netteste vom Schlägertrupp, der mit noch drei Haaren auf. Ja, Schläger war es nicht, aber die sahen schon manchmal ein bisschen zweifelhaft aus, diese Security-Typen. Oder der war nicht mal richtig vom Security, glaube ich. Aber auf jeden Fall haben sie die da irgendwie engagiert zum Rausschuss. Leute entfernen. Und hat den Einkaufswagen rausgeschoben. Genau, und Andreas wollte halt nochmal in die Kühlabteilung. Und der Typ hat ihn dann gleich da irgendwie drauf angesprochen, geht nicht. Andreas meinte, geht nicht, gibt's nicht. Der Typ meinte nur, ja, ich weiß nicht, in einem unschönen Ton halt, dass er sich doch mal zur Kasse begeben soll. Also im Grunde verpiss dich hier. Ja, das ist meine Tiefkühlabteilung. Ja, und geh bitte. Genau, und Andreas war darauf natürlich dann auch total perplex und wollte ihm da, glaube ich, auch noch irgendwas erzählen. Und also so richtig handgreiflich wurde es, glaube ich, nicht, aber irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob es mit Andreas auch handgreiflich mal wurde. Also kann mir das nicht vorstellen, dass er mal irgendwann die Fäuste sprechen lässt. Nee, das nicht. Oder Fäuste empfängt. Das ist jetzt nicht, ob irgendwer Andreas mal auf die Fresse gehauen hat, sogar. Der Wille, vielleicht. Da muss man selbst mal fragen. Aber den Willen, Andreas auf die Fresse zu hauen, den kenne ich. Den kennst du. Ja. Das Thema hatten wir ja schon mit der Auseinandersetzung. So, ja, da ein bisschen Streit muss sein. Da ist die Welt voll Sonnenschein. Streit muss sein. Genau. Ja, das war wahrscheinlich auch das Motto von diesem Security-Typ. Und ganz auf Krawall gebürstet. Ja, irgendwie schon. Und Andreas war danach dann noch so angepisst, der hat dann irgendwie einen Brief nur ans Kaufland geschrieben. Liebes Kaufland. Ja, genau, liebes Kaufland. Gestern wart ihr nicht so nett von mir, zu mir. Ich finde euch ja ganz klasse, aber dieser eine Mitarbeiter von euch, der war nicht ganz so... Der war nicht so klasse. ...prickelnd. Da war kein Pfeffer, wo man Weizen im Bauch nahm. Und ihr müsst euch eure Mitarbeiter besser aussuchen. Ja. Und dann hat er sich beworben danach. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich. Direkt zur Inventur. Auf jeden Fall hat er den Brief dann irgendwie abgegeben und ich glaube, wir haben den Typen dann auch nicht nochmal gesehen. Also anscheinend hat es doch was genutzt. Vielleicht. Vielleicht, aber das war auf jeden Fall mal eine etwas andere Erfahrung von diesem ansonsten geliebten Kaufland, ne? Was uns mit allem Nötigen versorgte. Ja, das auch noch 21,59 Euro. Ja, eben. Ja, nur die Milch. Wir haben da ja wirklich alles gekauft, ne? Da gibt es ja auch alles. Also ja, den Grill zum Beispiel. Den Grill, sogar unser schnurloses Telefon haben wir da gekauft. Haben die das noch im Sortiment? Na, irgendwas anderes hatten die jetzt, glaube ich, da gehabt. Nicht schlecht. Das hast du auch noch, das schnurlose Telefon. Ja, das habe ich noch. Normal, du trägst sozusagen scheiße, die alten Klamotten. Ja. Die WG-Klamotten, ja, trägst das, du noch. Das, was noch übrig blieb. Ja, auch diesen, ne? Vorhang hast du noch. Ja, Andreas Vorhänge, ja. Nein, die, der im Flur ist. War der nicht auch von Andreas? Ach, der im Flur, ja. Aber die sind ja auch noch vollkommen in Ordnung. Am Fenster hast du auch Andreas Vorhänge? Ja, das sind auch noch die. Sind auch noch von ihm. Ja. Und der Teppich im... Aber im Schlafzimmer ist ein neuer Teppich drin. Ja, ja, also... Den hatte ich ja versorgt. Teppich ist sonst alles neu. Außer am Flur diese... Ja, dieses gute PVC-Zeug. Dieses PVC-Zeug ist noch das alte, ja. Aber ansonsten... Kühlschrank ist auch nicht mehr da. Nee, Kühlschrank ist schon neu. Die Waschmaschine mittlerweile auch neu. Ah, die Spüle ist noch. Die Spüle ist noch die alte. Und die hat irgendwann so Dinger gebaut in der Küche. Diese Regale da. Habt ihr das nicht auch gebaut? Na, wir hatten erst das Regal und dann hat mein Vater mich mit so einer... Arbeitsplatte versorgt. Ah, ja. Die, da haben wir das Regal quasi dann ein bisschen abgesägt und daraus jetzt so ein kleines Regal als Topf- und Pfannenstand umfunktioniert, ah, ja. Was jetzt unter der Arbeitsplatte steht. Ja. Das ist halt immer noch so. Ja. Und der alte Küchentisch ist natürlich auch noch dran. Ne? Ja, das stimmt. Den benutzen wir ja manchmal. Ja, ja, das sind schon noch wichtige Artefakte, sag ich mal, ne? Ein bisschen Vergangenheit ist halt da. Ein bisschen noch, ne? Vergangenheit und. Ein bisschen Hauch Andreas, wie wir schon mal hatten. Das ist der Geist von Andreas, da so durch die leeren Flure nachts geht. Ja, ist auch mal lustig, wenn Andreas mal zu Besuch ist bei uns. Dann guckt er natürlich immer danach, oh, was ist hier anders? Oder guckt dann, ah, hier, das habe ich damals noch mitgemacht und. Sagt er dann immer und ist total happy, wenn er das sieht. Naja, das ist auch ein Grund, warum ich das ganze Zeug noch. Ja, stimmt, eigentlich brauchst du das. Damit Andreas sich freut. Na, das ist wichtig. Genau. Man muss auch mal für Freude sorgen. Ja. Ich glaube ja immer noch, dass er den Rucksack, den er da mal nicht ganz ausgepackt hat, das war sozusagen der Gegenschlag wegen der schlechten Behandlung im Kaufland. Ach so. Dann hat er vielleicht doch schlechtes Gewissen gekriegt. Er hat's einfach. Was hat er denn da eigentlich? Also, er hatte. Ja, irgendwie was durch die Kasse geschleust, ohne es zu merken. Naja, wir sind ja damals... Meistens mit Rucksäcken auch eigentlich. Meistens mit Rucksäcken. Manchmal hatten wir auch einen Wagen dabei, aber ich weiß nicht mehr... Na, das eine Mal haben wir auch den Wagen sogar bis nach oben geschoben. Ja. Die komische Steigung hoch, der war ja voll. Der Wagen war schon immer ziemlich voll, ja, und... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir da überhaupt einen Wagen hatten oder ob wir nur ein bisschen Kleinkram geholt haben und dann im Rucksack getan haben. Aber ich glaube, ansonsten hätte er das nicht vergessen. Also ich denke mal, wir hatten was im Wagen und er hatte aber trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Kram bei sich im Rucksack getan. Wahrscheinlich war Schoki. Und dann natürlich beim Bezahlen, ja, irgendwas mit Schoki, weiß nicht, Milka 300 Gramm Tafel oder so. 300 Gramm, reicht für einen halben Abend. Und dann beim Bezahlen hat er es vergessen. Ne? Das fiel ihm dann erst oben in der Wohnung wieder auf. Ja, ich glaube, wie gesagt, vielleicht war das so ein Mechanismus des eigenen Körpers, ne? So unbewusst. Jetzt bezahle ich mal nicht alles. Ha, was habt ihr davon? 3,50 Euro nicht bezahlt. Ha. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, ob das jetzt nach dieser Geschichte, also ach diese so. Unschöne Geschichte war oder davor. Ich weiß, ist zu einer guten Story, die Story ist so gut, das muss ja, ja sein. Ja. Also ich weiß nicht mehr genau. Wir verkaufen das so. Ja, können wir schon machen. Ja. Aber ich kennst ja einen Andreas, der Gutmensch, der ist natürlich dann mit seinem Einkauf wieder zurück ins Kaufland. Ja, das Gewissen über das Unbewusste gesiegt. Ja. Ja, mit der 300 Gramm Tafel hat er sich entschuldigt und gesagt, Entschuldigung, ich habe vergessen, das zu bezahlen. Ja. Ich möchte das jetzt nachholen. Er konnte das natürlich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Ja, man könnte ihn als Gutmensch bezeichnen. Aber es hat ja mittlerweile so einen negativen Anstrich. Das kann ja. Er auch wieder nicht. Er ja. ist ein moralisch gefestigter Mann. Mensch. Ja. Mann, Mensch, Mann. Menschenmann. Menschenmann. Menschenmann. Menschenmann. Ja, ja. Mann, Mensch. Mann, Mensch. Männliches Wesen. Der, vom Geschlecht Mensch. Vielleicht. Na, ist ein Mann wahrscheinlich. Ja. Nehme ich an. Hat er schon einen Baum gepflanzt? Ein Junge ist es ja nicht mehr. Ein Baum? Weiß ich nicht. Müssen wir mal fragen, weil ob Kind er schon einen Baum im Garten hat. Baum. Baum habe ich schon. Er hat Kind habe ich auch, Haus habe ich nicht. Er hat Gras gepflanzt, das weiß ich. Also nicht das zum Rauchen, sondern. Ja, Mario, das ist ja auch nicht. Ist ja nicht dein alter Ego von früher, der das gemacht hätte, wahrscheinlich. Ja. Als erstes. Wenn er gewusst hätte, wie. Hättest du es vielleicht durchgezogen. Ich? Das dann konsumiert. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht, aber. Meinst du, wäre zu viel, wie sagt man Neudeutsch, Hesse? Bei so einem großen Grundstück, das ist so auffällig wahrscheinlich dann. Ne? Wenn du es in deinem eigenen hier Garten machst, wie heißt das Ding? Hier, Gewächshaus? Ach so, Gewächshaus. Unter Glas? Ja. Milchglas? Na, brauchst du natürlich erstmal Gewächshaus. Dann. Naja, das kriegst du ja unter. Hm. Und dann machst du das Zeug da halt rein. Und Andreas, wenn du, falls du das hörst, kannst du auch gerne dann von deiner Ernte was abgeben. Hier sind Ideen, ne? was du noch anpflanzen kannst bei dir. Falls mal mit dem Lehrerberuf nicht mehr so läuft, kannst du dann deine Schüler auch handgestrickte Sachen verkaufen. Auf dem Schulhof. Genau, aber ja, Vorsicht. Ja. Mit Vorsicht zu genießen. Und du weißt, der Trick ist, das in Kinderüberraschungseier zu packen. Ne? Genau, das ist nämlich nicht auffällig. Aber vorher die Schokolade abmachen, das ist wichtig. Ja, die isst du lieber selbst. Und selber bezahlen ist auch wichtig. Nicht selber? Wieder klauen. Ja, genau. Deswegen. Nicht, dass das kriminell wird mit dem Hand. Mhm. Sonst musst du wieder zurück. Ja, naja, dann würde sich wahrscheinlich selber bei der Polizei melden und sagen, es tut mir leid, mir sind da so 3 Samen in die Erde gefallen und da ist jetzt seit 10 Jahren eine eigene Plantage entstanden. Die sehr lukrativ Geld abwirft. Ja, Herr Wachtmeister. Könnte schon sein. Also so, sagen wir mal, so ein Gutmensch wie Andreas damals war, kann schon gut. Meinst du, es hat sich geändert? Ja, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile... Ich meine, jetzt muss er ja auch noch für eine Frau und Kinder sorgen. Ja, fürs Haus. Die Frau sorgt für ihn? Oder so, aber auf jeden Fall kann er sich es dann wahrscheinlich nicht leisten, irgendwie in den Knast zu gehen. Ne? Ja, aber wenn er mal Erholung braucht, Andreas... Wenn du mal Erholung brauchst vom schnöden Familienalltag mit 2 Kindern, einer Frau und ganz viel Stress, ja, oder dich nicht entschuldigen willst beim Lehrerkolleg oder so, einfach selbst anzeigen. Das funktioniert. Was, gehst du mal ein Jahr in den Knast? Das hat Uli Hoeneß auch schon gemacht. Siehst du, kriegst du sogar noch Steuererlass für. Na. Und geliebt wirst du danach trotzdem. Genau. Und kommst wieder in deinen alten Posten zurück. Wahrscheinlich. Uli Hoeneß hat es gezeigt. Genau, ein Beispiel am Erfolg nehmen. Andreas, immer am Erfolg. Ja, die Frage ist, ob er noch so Dinge machen würde, wie Dinge essen, die man vielleicht nicht mehr unbedingt essen sollte. Weil wir kennen ja sein Motto, ne? Was ihn nicht umbringt, macht den Magen härter. Erweitert den Magen quasi. Vielleicht, ja, das erweitert ihn auch, genau durch die Gase, die das Essen schon vor der Verdauung produziert. Ja, ja, es kann schon sein, dass das so das Motto war. Essen, bis man platzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, beziehungsweise... Gase aus der Hölle. Beziehungsweise, wenn irgendwas nicht mehr gut war, schneiden wir es ab. Ja, ich, wie gesagt, da kann ich mich erinnern an diverse Käse und andere Dinge, die ich nicht mal mehr... Also hätte ich nicht angeguckt. Und ja. Andreas schneidet da einfach eiskalt aus dem Brot den Schimmel raus. Ja. Und isst es. Ich meine, bei Hartkäse soll das ja immer noch gehen, ne? Aber ja, wenn du so einen Gouda hast, so einen Mittelgouda oder so, ja. Das ist schon nicht, das ist schon grenzwertig. Wenn das jetzt hier so ein Bergkäse ist, dann würde ich sagen, okay. Ja. Oder es ist schon ein Schimmelkäse. Ja. Der Weißschimmelkäse mit nochmal schön grün drauf. Und blau. Grün-blau. Geschlagen von der eigenen Ehefrau. Na, dann schneiden wir das ab. Käsefrau. Von der Käsefrau grün-blau geschlagen. Ja. Das kann man dann noch abschneiden und essen? Nein. Andreas, nein. Aber Marmelade, die wo man sozusagen unten dran zieht, nimmt sozusagen die Hälfte mit. Ja. Da kann man den Rest schon noch essen. Ja. Wenn man das möchte. Ja. Kann natürlich auch andere Sachen essen. Die vielleicht. Wir kommen halt aus der DDR, ne? Wir sind ganz anders als. Der Kreis schließt sich. Ich sag's ja. Wahrscheinlich hätten sie in der Kita auch schon verschimmeltes Brot hinlegen können. Er hat gesagt, geil. Ja. Schimmeltes, altes, trockenes Brot wie zu Hause. Eben. Vor der Wende. Das schmeckt genauso wie früher. Das ist so eine Konditionierung. Ja, na klar. Andreas, so am Ende der Nahrungskette im eigenen Elternhaushalt, fragt in der Kita nach Essen, also bettelnd wahrscheinlich. Jetzt wird er langsam so zu so einem äthiopischen Kind, ne? Ja. Ganz abgemergelt. Aber so sah er gar nicht aus. In meiner Erinnerung sieht er wohl genährt aus. Aber dann steht er halt so da, mit zitternder Hand. Ist noch eine Banane da? Oder so? Schimmeltes Brot, Schimmelbrot. Kein Problem, schneide ich weg. Kratze ich ab. Kratz geht trotzdem. Ab, ja. Bis man selbst abkratzt. Erst kratzt man beim Essen ab und dann kratzt man selber ab. Ja, das war die Erfahrung hat er zum Glück noch nicht gemacht. Aber kurz vorm Abkratzen war er mindestens schon zweimal. Also zumindest hatten wir die Befürchtung wahrscheinlich nach dem, was er dort so abgeschnitten hat. Aber das komischerweise hat ihm ja nicht geschadet. Nee. Er musste ja richtig harte Sachen essen, damit es hart wird. Ja, also, du weißt, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, mit Nudeln sah das nicht anders aus. Ne? Nudeln? Ja, ich weiß nicht mehr, es war ja irgendwie so, wir hatten so einen Pott Nudeln gekocht. Und wie so oft? Wie so oft, ja. Es gab ja schon oft Nudeln bei uns. Die waren immer lecker. Ich erinnere mich gerade, die waren echt immer lecker. Ja. Habe ich gut gemacht, das stimmt. Ja. So, klopft ihr noch die Schulter? Mit, ich weiß gar nicht mehr was, aber Bolognese gab es auf jeden Fall. Ach, du hast verschiedene Soßen. Ja. Immer lecker. Ich habe es nicht mehr alles in Erinnerung, aber auf jeden Fall hatten wir dort auch Nudeln gehabt. Ich glaube, es waren noch Spirellis. Spirellis. Und die standen dann aber schon irgendwie einen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage draußen. Ich weiß nicht mehr. War Sommer oder Frühling? Es war schon ziemlich Sommer. Warm gewesen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Hochsommer erste war. Mal im Leben. Genau. Aber es war schon ziemlich warm. Die Nudeln waren schon 16 Tage. Und Andreas hat sich die noch reingezogen. Und danach sind wir dann irgendwie noch am Nachmittag in die Stadt. Ich weiß auch nicht mehr warum. Auf jeden Fall waren wir in der Stadt, hatten noch irgendwas zu erledigen. Und dann sind wir dort am Theaterplatz bei diesem Italiener vorbei. Und irgendwie ging es ihm dann... Theaterplatz? Das ist ein Italiener? Ja, auf der anderen Seite. Meinst du diesen Engelsplatz? Oder was? Ja, Engelsplatz, genau. Wo man sich so hinsetzen kann mit diesem... Ja, okay, verstehe. Genau. Das ist ein Italiener, stimmt. Der ist ein Italiener, wo sie auch Eis verkaufen. Der ist immer noch da, heißt bloß anders. Ist nämlich auch ein anderer Betreiber, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dort vorbeigegangen und da ging es dann auf einmal irgendwie schlagartig schlecht. Da ist er irgendwie dort noch auf die Toilette gegangen. Dann war den Schimmel bei den Nudeln abgeschnitten. Ja, sich die reinfallen. Ja, wahrscheinlich. Ich mache immer Geruchsprobe. Und es war schon lustig, ne? Wir haben ja dort nichts verzehrt und er ist trotzdem einfach dort aufs Klo und hat erstmal alles von sich gegeben. Also wenn das natürlich ein Gast mitgekriegt hätte, ne? So lautstark sozusagen. So lautstark. Und es waren auch noch Nudeln, stell dir mal vor. Es waren auch Nudeln, ja. Wahrscheinlich. Damit ja jeder Nudeln abbraucht. Ja, das ist natürlich nicht so gut fürs Image, ne? Nee, ist richtig. Vielleicht war er kurze Zeit später auch schon neuer Betreiber dann da, ich weiß nicht. Meinst du, Andreas ist schuld am Betreiberwechsel? Es könnte sein. Sie haben im Abwasser Salmonellen gefunden, nachdem Andreas da war. Es war zumindest fürs Image jetzt nicht so förderlich, aber. Ja, ich stehe da zu Andreas, was raus muss, muss raus. Nee, das ist richtig. Ich finde ja auch Erbrechen immer sehr befreiend, wenn man es mal muss. Mhm. Und danach kann man dann wieder von vorne anfangen. Manchmal. Zu essen. die essen. Schlechten Nudeln. Na, dann kannst du endlich mal den Hartkäse angehen. Da hat er sich noch so schön grün, weiße, gelbe Flocken drüber gerieben über den Käse. Lecker. Lecker. Ich weiß nur noch den Fisch, den wir auch mal hatten. Ich weiß nicht, ob das jetzt Dosenfisch war oder irgendwie so geräucherte Makrele oder irgendein Zeug, keine Ahnung. Aber Räucherfisch wird doch eigentlich dächtig gar nicht so schnell. Nee, nicht so schnell, aber ich weiß nicht, der war, glaube ich, auch noch nicht wirklich schlecht, aber der war halt schon ein paar Tage offen und den wollten wir halt noch essen. Und da haben wir gedacht, der ist schon ein paar längere Tage offen, dann braten wir mal lieber an. Dann haben wir den in die Pfanne geschmissen und dachten, ja, machen wir halt noch feines Fresschen. Also hauen wir noch ein bisschen Schmand mit rein oder Creme Fraiche. Alles, was da war. Also es sah ja vorher auch schon nicht so nach Fisch aus. Er ist schon ziemlich zerlaufen, sag ich mal da. Das, ne? Eiweiß hatte sich schon aufgelöst. Ja, aber dann mit diesem Schmand... das Zeug sah einfach dann nur noch grau aus, wie Beton irgendwie. Also es das heißt ja immer, das Auge ist mit, ne? Ja. Also in dem Fall hat das Auge erbrochen. Auge zu und durch, glaube ich. Auge zu und durch. Das war nicht so geil. Ich habe dann irgendwie von vornherein schon gesagt, nee. Du hast das nicht gegessen, ich hab kein, hast du so Herzblut rein? Ich hab keinen Bock drauf. Und ich glaube, Andreas hat es noch... Ich weiß nicht, ob er es komplett gegessen hat, aber er hat auf jeden Fall da schon ein bisschen was gegessen. Das ist der Futterneid in der Familie wahrscheinlich. Wenn es da ist, muss es auch gegessen werden. Ja, man schmeißt ja auch nicht einfach Sachen weg. Ist das da, ist ja auch nicht verkehrt. Das war also in der DDR ja auch schon so. Das ist richtig. Ja. Also ich persönlich habe mir auch vorgenommen, nichts wegzuwerfen, aber manchmal habe ich so viel Essen, dass ich nicht essen kann und dann wird es halt leider schlecht. Manchmal geht es halt nicht anders, ne? Und, ja, aber als Student hast du natürlich da noch eine höhere... Ja. Schwelle, bevor du sagst, das ist jetzt wirklich verdorben. Der Apfel ist zwar jetzt grün von außen, aber vielleicht ist er innen ja noch gelb. Das kann man testen. Da geht das immer noch, aber bei diesem grauen Fisch, das war einfach nur noch, weiß nicht, alles andere als appetitlich. Es ist wahrscheinlich so ähnlich wie das Ding, was Joe auf seinem Fensterbrett irgendwann mal züchtet hatte. Ach, das. Das Erna-Ding. Ja, das seit Monaten dort irgendwie draußen lag. Das lag mindestens ein Jahr da. Mario. Oh Gott, ey. Zum Glück war sein Kühlschrank antibakteriell. Wahrscheinlich aber auch nur eine Woche lang. Also ich weiß nicht, warum er das gezüchtet hat, aber... Es lag halt da rum. Da kann man auch mal zum Vegetarier werden, wenn man das sieht. Na, sowas hätte es bei Andreas auf jeden Fall nicht gegeben. Ne? Der hätte es noch gegessen. Aber schon vor einem Jahr. Wahrscheinlich. Weiß nicht, Joe hat gemeint, er hat es vergessen draußen. Ja. Und ich habe es dann gesehen und... Hab ihn gefragt, was es ist. Und er meinte, es wäre Hühnchen. Das sah aber nicht mehr aus wie Hühnchen. Was immer es war. Ja, rest in peace, sozusagen. Rest in peace, ja. Ja, wie gesagt, bei Andreas hätte es das nicht gegeben, ne? Nee. Das hätte man... Erstens, also wäre es unseres gewesen, hätten wir ja nur ein Drittel davon abgekriegt. Ja. Und... Also, sozusagen nochmal die Hälfte davon. Von dem Drittel. Von dem Drittel. So. Und dann hätte er nochmal gekostet. Ja. Ja, natürlich. Also eigentlich nur noch ein Viertel von der Hälfte von dem Drittel. Ein Viertel von der Hälfte vom Drittel. Okay. Gut. Kann man ausrechnen, aber. Ja. Nee, heute nicht mehr. Aber ich weiß, was du meinst. Wenig. Es ist zumindest ein Anteil. Klar. Stimmt's? Klar. Das Intervall wird immer kleiner, was man essen kann. Aber immerhin geteilt ist geteilt. Ja, so war das. Unser WG-Leben. Wir haben alles geteilt. WG-Essen. Egal zu welchem Anteil. WG-Leben. Ja. Kannst du dich auch noch an Captain Future erinnern? Stimmt, das haben wir auch geguckt zum Essen. Das war doch geil, oder? Damals hatte Andreas noch keinen Essenstisch gehabt. Da haben wir noch an seinem Schreibtisch im großen Zimmer gegessen. Und abends haben wir dann immer noch eine Folge Captain Future geguckt. Captain Future. So Captain. Ich weiß keine Folge mehr. Wie ging nochmal die Musik? Star Trek. Okay. Alles vorbei. Aber so ähnlich war es irgendwie. Jetzt kommt noch Star Wars dazu und dann haben wir alles verwurschtelt, was geht. Na, aber es war auch so ein Synthie-Pop-Show. Mhm. Also mehr so Elektro. Oh, ich komme auch nicht drauf, Mario. Heute ist Song-Techno schwierig, Dinge zu finden. Ja. Die uns so eigentlich als Erinnerung kommen. Wir haben noch immer was geguckt, auch beim Essen noch nicht. Ja, wir haben ja manchmal. Ja. Wir beide haben ja meistens. Wir beide haben auch oft. So Anime-Zeugs geguckt. One Piece hatten wir mal 50 Folgen geguckt. Oh ja, ey. 50 Folgen mittlerweile 700 oder 800. Ja, krass, ey. Da war noch mit dem Butler, ne? Ich glaube, das war die eine Arc, die wir gesehen hatten. Der Butler, der seine Ziehfrau da. Also es waren zumindest, glaube ich, die ersten Folgen, ne? Ja, ja. Ich kann mich bloß noch an diese Folge mit diesem Hund erinnern. Also wo die eine komplette Folge nur mit diesem Hund hat. Der scheiß Hund da mal in den komischen Ruinen rumsteht. So, das war noch mit diesem komischen Clown-Piraten. Ja, ja. Der seine Arme und Beine so auseinander. Ja. Achso, da kommen immer andere. Ich dachte, es wäre der Hauptcharakter dort bei One Piece. Der Hauptcharakter ist der, der sich lang machen kann. Strohhut. Ja, genau. Gummityp. Ja, der Gummityp, ja, den meinte ich ja. Mr. Fantastic. Ach, du hast jetzt an einen anderen gedacht. Nee, der konnte hier die Arme so abmachen. Der Bösewicht. Ach ja, alles klar. Buggy Rogers, so wie er hieß. Stimmt, so war das. Was haben wir noch geguckt? Ja, Fernsehkritik. Stimmt, da war es noch umsonst. Jetzt hat er eine Paywall. Ach so, ja. Mhm. Jetzt musst du zahlen dafür. Zu zahlen. Krass. Kommt ganz gut, klar, hat er gemeint. Mhm. Das ist auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber das war schon cool. Ja, wir gucken auch kein Fernsehen mehr, dann braucht man sich auch nicht mehr kritisch damit auseinandersetzen. Ja, aber cool ist es natürlich trotzdem, wenn man das sieht. Den Verfall. Oder den AVGN haben wir natürlich damals auch schon gesehen. Den gibt es ja auch schon seit zig. Gibt schon lange. Jahrtausenden. Da war Andreas aber nicht so dabei, oder? Beim AVGN. Der war ja meistens vor uns in der Uni, komischerweise. Ja, meistens erst zum 10. Und kam erst nach uns wieder. Ja, weil da noch Latein und so ein Kram. Ja, also war mal gut ausgebucht oder war nochmal hier und da. Ja, wie ich ja schon erwähnt habe, meistens habe ich ja in Magdeburg den ganzen Kram gemacht und hatte dann ein bisschen Freizeit. Und habe das ein bisschen. Du hast immer Freizeit gehabt? Meistens. Ja, was heißt immer, aber immer öfter. Das ist schon ausgekostet. Weil ja, klar, muss man auch ja auch. Ne? Das geht heutzutage mit einem Bachelor geht das halt nicht mehr. Nee, ich habe ja auch noch Bachelor studiert. Das ist dann schon noch was anderes. Ja. Zwischendurch. Da hast du dann gar keine freie Minute. Mit Magister ging das alles noch. Genau, später war es ja dann noch entspannter. Am Anfang war es ja schon entspannt. Ja. Aber da hattest du ja noch eine Prüfung. Da war es ja noch modularisiert. Ne? Das Grundstudium war noch ein bisschen heftiger, sag ich mal. Und dann brauchtest du keine Zwischenprüfung machen? Ja. Und dann hast du einfach deine Magistersachen, die 5, die du machen musstest, abgehakt. Und dann oder auch nicht, wenn man den Joe sich anguckt. Ja, wir wissen ja nicht, ob Joe einen Abschluss hat. Ja, das wird schon nie jemand erfahren. Vielleicht habe ich sogar Joes Abschluss bekommen, weil ich habe ja 2. Ach so. Dann können wir einfach mal sagen. Hast du den für den Joe gemacht? Genau. Kann ich ihm zwar nicht geben, weil es ist ja personenbezogen. Ah. Aber immerhin. Wir haben ja alle Abschlüsse. Und Andreas ist Head of Lehramt. Head of Lehramt. Marius Head of Homeoffice. Ich mache irgendwas mit IT-Scheiß. Achso. Ach, keine Ahnung. Software-Engineer steht, glaube ich, auf meiner Visitenkarte. Aber in puncto Abschluss, ich erinnere mich auch noch an einen tollen Abschluss unseres Abendessens. Als wir zu zweit hatten wir schon mal begonnen, unser Abendbrot zu essen und dann kam irgendwie Andreas noch hinzu. Bevor Andreas kam, hatten wir noch irgendwie so eine Tiefkühl-Wraps gehabt, die haben wir dann in den Ofen getan. Ach ja. Auf niedriger Temperatur. Er hat uns abgelenkt. Und dann kam Andreas und dann haben wir mit Andreas noch gegessen und irgendwas geguckt noch, nachher abgeräumt und dann sind wir irgendwann zu Bett gegangen. Es wurde Nacht. In Lobeda. Und ich so im Schlaf, im Delirium, höre da Andreas irgendwie morgens dann nur noch so nach rumfuchteln und irgendwie da an der Herdtür dort irgendwas machen. Und in dem Moment fiel mir ein, da war doch noch was. Baguettes, du hast doch meistens so Baguettes aus dem Kaufland gekauft. Nee, aber ich weiß noch genau, das waren Wraps gewesen. Die Wraps hatten wir auch gekauft. Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir die gekauft haben oder. Auf jeden Fall hatten wir die. Mit dir meine ich, wir waren zusammen oder zu dritt dementsprechend und hatten auch Wraps mal gekauft. Ich kann mich da durchaus dran erinnern, dass wir die auch im Repertoire der Tiefkühl- und Kühlschrank aber, ist. Aber selten, selten. Ich glaube, nach dem Zwischenfall hatten wir sie auch gar nicht mehr gehabt. Auf jeden Fall fiel mir das dort schlagartig ein und dann bin ich auch sofort erstmal aufgeschreckt. Bin aus der Tür raus. Ja. Der ganze Flur war vernebelt und roch nach Öl, also so ölig irgendwie. Und ich weiß noch, wie Andreas mir dann so entgegenkam und sagte, wer von euch Volldeppen hat eigentlich vorgehabt, uns umzubringen? Echt, aber irgendwie hätte ich mich gleich gemeldet, ja, und gesagt, das macht keinen Sinn mit uns. Oh, das war was. Die Dinger waren dann total verkohlt. Na klar. Die hat er dann auf den Balkon erstmal gestellt, mit Samtrost. Und ja, die ganzen Jacken, die natürlich im Flur hängen, die waren dann total mit diesem... Hält sich länger. Geruch vollgesogen und... Oh, das ist schon ein bisschen das eklig. War schon das ist eklig, wie eine Kneipe ja. Gehen früher. Ja, ja, das stimmt. Aber wir hatten doch auch mal einen Nachbarn, der in den Balkon unter uns gegrillt hatte. Ja. Das ist ja auch alles bei uns reingezogen. Ja. Warst du da? Nee, da warst du. Nee, das habt ihr erzählt. Ja. War ich denn wahrscheinlich dann wieder den Dienstag da drauf? Ja, das war auch irgendein Sommer oder so und da hatten wir die Balkonfenster offen gehabt, also angekippt. Und war nicht da. Und wir sind dann nochmal raus, genau. Und dann kamen wir wieder und haben gemerkt, oh, ist ja hier voll vernebelt und riecht voll nach gegrilltem Zeug. Und dann haben wir halt auf dem Balkon gemerkt, dass irgendeiner grillt unter uns, ne? Dann sind wir dann nochmal runter zu unserem Nachbarn unter uns. Und haben den erstmal gesagt, nee, so geht das nicht hier, ne? Ja. Seitdem hat er bisher auch nicht wieder gegrillt. Also. Ja, ist es noch derselbe Nachbar? Ist wirklich noch derselbe, ja. Krass. Der mit seinen Glöckchen hier und seinen langen Haaren. Den habe ich jetzt auch gerade wieder in Naumburg gesehen auf dem Kirschfest, ja. Also am Sonntag waren wir ja dort. Kommst du rum? Ja. Der ist schon eine Weile da. Ich glaube, der studiert auch immer noch. Ich weiß nicht, was der macht. Der war Student. Kann auch sein. Ja, oder promoviert. Ich weiß auch nicht genau. Könnte sein. Ja, das waren schon ein paar Erlebnisse, ne? Also Fernsehabende. Ihr habt doch irgendwann eine Zeit gehabt, da habt ihr mal Herr der Ringe gehört, ne? Das Hörbuch, ja. Das hatten wir auch meistens abends dann nach dem Essen. Hatten wir es dann noch gehört. Also es war richtig cool, so mit verschiedenen Stimmen und es hat gefetzt. Das heißt, da warst du ja auch wieder nicht da. Als war das ich war eigentlich nie da. Du warst immer, eigentlich nie da. Immer nur Störfaktor. Ne, geduldet am Wochenende. Ja, genau. Nee, unter der Woche geduldet. Unter der Woche, ja. Genau. Wochenende abgeschoben. Ja, es ging halt nicht, wenn das Weibchen sozusagen so viel ruft. Workload hat. Ja. Dass es halt nicht von da weg kann. Ja, also gegen Andreas' Workload war das ja nochmal eine Schippe drauf. Ja. Ja, klar, so ein Arztstudium ist schon nicht ohne. Ja. So, wenn man den Arzt studiert. Aber ab und zu war sie ja doch mal da. Ja. Na, da haben wir dann auch zu viert was unternommen. Manchmal hat man auch als Medizinstudentin Zeit. Selten. Ja. Aber gewöhnt man sich halt besser dran, wie es dann auf Arbeit ist. Kann man halt nicht, muss man halt machen. Ne? Mm-hmm.